Dialog 8. Auf der Bank. Dialog 8. At the bank. Ich möchte diesen Reisescheck über 100 Euro einlösen. I'd like to cash this traveler's check for 100 euros. Kann ich bitte Ihren Reisepass sehen? May I see your passport, please? Hier bitte. There you are. Ihre Unterschrift, bitte. Please sign here. Sonst noch etwas? Anything else? Der Geldautomat funktioniert nicht. The cash dispenser doesn't work. Wirklich? Really? Haben Sie nicht die richtige Geheimzahl eingegeben? Didn't you enter the right personal number? Ich denke schon. I think so. Das tut mir leid. Sorry about that. Nützliche Ausdrücke. Ich möchte einen Reisescheck einlösen. I'd like to cash a traveler's check. Ich möchte 100 Schweizer Franken wechseln. I'd like to change 100 Swiss francs. Ich möchte Geld am Geldautomaten abheben. I'd like to draw money at the cash dispenser.